Frauen fingen an, eine schöne neue Welt zu bauen. Stein für Stein und Stück für Stück auf dem Weg ins große Glück. Wahnsinn!